Gott meint es gut mit jedem Mann, auch in den allergrößten Nöten. Verbirget er gleich seine Liebe, so denkt sein Herz doch heimlich dran. Das kann er niemals nicht entziehen, und wollte mich der Herr auch töten, so hoff ich doch auf ihn. Denn sein erzürntes Angesicht ist anders nicht als eine Wolke trübe. Sinnet nur den Sonnenschein, damit durch einen sanften Regen ihr Himmelssegen um so viel reicher möge sein. Der Herr verwandelt sich in einen grausamen, um desto tröstlicher zu scheinen. Er will, er kann's nicht böse meinen.